Gaming Review Nummer 10, L.A. Noir, die Grand Theft Auto-Reihe, Max Payne und Red Dead Redemption. Diese Spiele sind große Namen in der Games-Branche und wurden alle von Rockstar Games veröffentlicht. Gerade GTA und Red Dead Redemption kommen einem ins Gedächtnis, wenn man Ingame-Szenen vom neuen Spiel L.A. Noir aus der australischen Videospielschmiede Team Bondi sieht. Mit L.A. Noir könnte Rockstar Games wieder ein Monumentalwerk geschaffen haben. Inwieweit hat sich dies bestätigt? Und was haben die LucasArts Adventures mit alledem zu tun? LAPD, could you stand clear of the body, please? Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und die Heimkehrer sind zurück in den USA. Unter diesen befindet sich Cole Phelps, der sich entscheidet, für das Los Angeles Police Department als Polizist zu arbeiten. Der gebildete Phelps steigt schneller als erwartet in der Hierarchie auf und wechselt vom einen ins andere Polizeidezernat. Er heiratet, hat Kinder und löst die Fälle, je nachdem, wie der Spieler sich als Cole Phelps macht, auf brillante Art und Weise. Alles läuft hervorragend, bis ihn seine eigene Vergangenheit einholt und er feststellen muss, dass auch er von der Finsternis, die L.A. umgibt, nicht verschont bleibt. Begleitet werden die 22 Hauptfälle von Zeitungsartikeln, die das Geschehen in L.A. wiedergeben, und Flashbacks in die Zeit, als das Regiment von Phelps in Japan stationiert war. Man bekommt demnach viele Zwischensequenzen an den Kopf geknallt, die tatsächlich alle zum Spiel beitragen und nicht wahllos daherkommen. Dies ist ein erster Punkt, der das Spiel wie ein Film aussehen lässt, wie Heavy Rain bereits einer war. Andy Serkis ist seit den Herr-der-Ringe-Filmen ein großer Name in Sachen Motion Capture. Andy Serkis ist seit den Herr-der-Ringe-Filmen ein großer Name in Sachen Motion Capture. Er hat zwar nichts mit L.A. Noir zu tun, hat aber vor wenigen Monaten beim Spiel Enslaved Odyssey to West mitgearbeitet und war dafür verantwortlich, das System, das schon Gollum aus ihm gemacht hatte, auch auf das Spiel zu übertragen. Als Monkey war er in diesem Spiel als Gesichtsmodell zu sehen. Wichtig ist dies, da Team Bondi dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat und die Gesichter nicht nur mit kleinen Kugeln in die digitale Welt geholt hat, sondern ganze Gesichter von hunderten Schauspielern abgefilmt. Der Grund? Nur so kann man alle Muskelbewegungen des menschlichen Gesichts erfassen und auf das Spiel übertragen. Wichtig war dieses neue System für einen Hauptaspekt des Spiels, das dem Spieler die Möglichkeit gibt, in die Gesichter der Verdächtigen zu schauen und dessen Aussagen auf Gültigkeit zu überprüfen. Zum Teil starrt man dem Gegenüber fast eine Minute ins Gesicht, um auch den kleinsten abweichenden Blick oder Stirnrunzler zu erfassen. Ob man das lebensechte Gesicht entlarvt, kann man sich für Wahrheit, Anzweifeln oder Lüge entscheiden und dem Gegenüber im Zweifelsfall die Beweise um die Ohren hauen. Phelps, Bukowski, you have a new case. Two women, possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Der Chef des Dezernats tritt vor die Mannschaft und verliest die Fakten des neuen Falls, der für Phelps und seine Kollegen anfällt. Am Tatort angekommen geht es los. Alles muss inspiziert werden, was irgendwie relevant ist. Ob der Controller dabei mit einem Rütteln auf einen Hinweis aufmerksam macht oder nicht, ist dabei auswählbar, falls man sich für detektiv genug hält, um alle Beweise selbstständig zu entdecken. Noch einfacher kann man es machen, indem man die Intuitionspunkte einsetzt, die man beim Levelaufstieg erhält, um alle vergessenen Hinweise anzuzeigen, und um die Musik, die die Schnitzeljagd nach Hinweisen und Tätern umschließt, zum Schweigen zu bringen. Dass dieses System dabei wie das der alten Point-and-Click-Adventures wirkt, ist nicht weiter verwunderlich. Man klickt sich durch den Bildschirm mit dem Kommentar des Protagonisten. Point-and-Click 2.0, um es mal so zu nennen. Absurd ist dabei, dass einige Hinweise an Tatort A total hilfreich sind und an Tatort B mit Kommentaren wie »Das nützt nicht« untertitelt werden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Streichholzpackungen aus Bars, die auf das Stammlokal des Täters hinweisen bzw. dies anderorts nicht tun. Bei Rockstar legte man schon immer auf die Originalsynchronisation Wert und untertitelt das Spiel für Personen, die generell kein Englisch verstehen oder die, die das Slang-Geschwurbel einiger Personen nicht verstehen. Stören tut dies beim Autofahren, das immer mit Unterhaltung der beiden Kollegen untermalt wird. Versucht man unverständliche Passagen zu lesen, sieht man sich beim nächsten Blick auf das Auto plötzlich im fremden Oldtimer stecken bzw. fliegt gegen eine Hauswand, weil die Physik des Spiels teils völlig verrückt spielt. So gigantisch das virtuelle Los Angeles auch sein mag. Diese riesige Stadt hat nichts, mit dem man sich nach den 22 normalen und 40 kleineren Fällen beschäftigen kann. Und das liegt daran, dass man quasi an der Hand am linearen Spielverlauf entlang geführt werden soll, weil das Spiel eben zum Großteil ein Film ist. Ohne dies zu verurteilen, ist es ein wenig schade, dass man es in den angeblich 6 Jahren Entwicklungszeit nicht geschafft hat, zum Beispiel Bowling- oder Dartspiele wie in GTA 4 einzubauen. Hat man also das Spiel durch, kann man noch ein wenig nette Wahrzeichen der Stadt bestaunen, das Hollywoodland-Schild betrachten oder durch Gartenanlagen spazieren. Zumindest kommen diese fehlenden Minispiele in den Hauptfällen zum Einsatz, wo man anders als in Heavy Rain nicht mit Quicktime-Events prügelt oder balanciert, sondern puzzelt oder wie im anständigen Shooter die bewaffneten Diebe mit der eigenen Waffe lahmlegt. Der vielleicht größte Kritikpunkt ist die bereits angesprochene lineare Handlung, die dazu führt, dass man auch einen Fall dermaßen vermasselt und dennoch vom Chef einen Schulterklopfen bekommt, obwohl man in der Zwischensequenz vorher einen ordentlichen Anschuss vom Boss bekam. Get out of my sight! Weiterhin hat der Protagonist ein Notizbuch, in dem er Hinweise, Personen und Orte aufschreibt. Wenn man nun in das Auto steigt und die Liste der möglichen Ziele angezeigt wird, habe ich nur schlechte Erfahrungen von der Reihenfolge der Orte abzuweichen oder dem vorgeschlagenen Ziel des Partners nicht nachzugehen gehabt. Folgt man seinem eigenen Instinkt und Willen, wird man quasi bestraft, da man beim Fazit des Falls Punktabzüge bekommt, da man eine beteiligte Person nicht besucht hat, obwohl diese auch am Ende des Falls eigentlich nur wenig mit dem Fall zu tun hat und zum Beispiel ein einfacher Abnehmer von Drogen war. Man könnte ja beim Ende des Falls nochmal bei der Person vorbeischauen, aber das weiß das Spiel zu verhindern und bricht nach den Hauptschuldigen die Mission ab. Deshalb sollte man nicht meinen, dass man bei diesem Ermittlungsspiel immer freie Hand hat. Keine Frage, dass L.A. Noire ein Spiel für Erwachsene ist. Nicht wegen der Gewalt oder den dargestellten Leichen, sondern wegen der dunklen Atmosphäre und der Ernsthaftigkeit, mit der das Spiel seine Geschichte erzählt. Zwischensequenzen erfordern vom Spieler Ruhe und Interesse am Spiel und seiner Charaktere. Das Spiel bekommt in der Gesamtwertung von mir 85%. Wie diese 85% zustande gekommen sind, also auch Grafik umfassend, Steuerung und so weiter, erfahrt ihr wie immer auf www.nörgelnerd.de.vu.